Heute Abend haben wir einen Gastsprecher mit uns. A great message this morning. Und er hat heute Morgen schon eine großartige Botschaft gebracht. Father. Das ist Rob Sopranos Vater. And Izzy's father-in-law. Und Izzy's Vater, Schwiegervater. And Utmar's in-law. Okay, so Pastor Don, come on up. Also Pastor Don, herzlich willkommen. Thank you, Pastor Rob. Danke, Pastor Rob. I think most of you know that Pastor Rob and I go way back. Ich glaube, die meisten von euch wissen schon, dass Pastor Rob und ich uns schon lange kennen. We went to Bible school together. Wir sind gemeinsam auf der Bibelschule gewesen. A long time ago. Das ist schon sehr lange her. And thank you, Christina, for interpreting, translating for me. I appreciate it. My son Peter is here, or he's sitting with his brother Rob right down front. Stand up, Peter, so people can see you. Also, mein Sohn Peter ist mit uns hier. This is my youngest son. And, das ist mein Jüngster. I'm going to speak a little bit tonight about Greece and what it means to soul win in Greece. Und ich werde heute Abend über Griechenland sprechen und was es heißt, dort Menschen zu gewinnen. And Peter is part of Team Greece. Und Peter ist bei uns im Team dabei in Griechenland. So myself and my wife Wendy, whom I think most of you have met. Und ich selbst und meine Frau Wendy, die viele von euch schon kennen. And Peter. Und Peter, wir sind das Team. So when I meet the Greek people, I say I'm Pastor Soprano, and they look at me and they see that I'm a little bit older and they respect age, so that's good. Und wenn die Leute mich treffen, dann sage ich, ich bin Pastor Rob und sie sehen, dass ich etwas älter bin, also sie haben Respekt vor mir. Das ist gut. They've also been trained up since little children to respect people who are in the ministry, who are pastors or priests. Und auch ist es so, dass man eben dort sehr viel Respekt hat vor Priestern oder Pastoren, vor allem die kleinen Kinder. So that's good. And then I introduce Wendy and I say, this is my wife Wendy, and usually she wears the blue and the white Greek colors. Und dann stelle ich normalerweise meine Frau Wendy vor und sie zieht sich meistens so blau-weiß an, also so wie die Fahne von Griechenland. And they say, oh, what a beautiful Greek woman. Und dann sagen sie, wow, was für eine wunderschöne griechische Dame. And then I introduce Petros. Und dann stelle ich Petros vor. And of course when they hear Petros, they say, that's Greek. Und dann sagen sie, das ist ja griechisch. That's right, it is Greek. Und dann sage ich, genau, das ist griechisch. He's learning Greek. Er lernt nämlich griechisch. And then he talks to them in Greek and they go, wow. Und dann spricht er mit ihnen auf griechisch und dann bravo, and sagen they clap. Sie bravo und klatschen. They give him a big hug. Und umarmen ihn. So we're a good team. Deswegen sind wir ein gutes Team. And I just want to thank Pastor Rob for inviting me to speak and Otmar for inviting us to live in his house while we're here. Und ich möchte mich bei Pastor Rob bedanken, dass ich hier heute sprechen darf und Otmar danken, dass wir bei ihm wohnen dürfen. And I'd like to say this church is beautiful. Und ich möchte euch sagen, dass ihr eine wunderschöne Kirche hier habt. And you are beautiful, all of you. Jeder von euch wunderschön ist. Years ago I used to preach in the subway in Budapest. Ich habe vor Jahren mal in Budapest gepredigt. And normally I would go there and I was director of the Bible school there. Und ich war dort der Direktor der Bibelschule. And I would have students gather in a semicircle. Und die Studenten sind so in einem Halbkreis da gesessen. And people would stop to see what was going on. Und die Leute, die vorbeigekommen sind, sind stehen geblieben, um zu sehen, was hier vor sich geht. And I would speak to the people that gathered. Und ich habe diese Leute auch angesprochen. And not, oh, in der U-Bahn war es. And not much would come back. It was like the word was going out and stopping there, wasn't coming back to me as the speaker. Und es war so, dass ich zu ihnen gesprochen habe und da kam nichts zurück. It's called the anointing of the Holy Spirit. Und das heißt die Salbung durch den Heiligen Geist. See, when Pastor Rob speaks, he speaks out and goes to you, and your eyes and your expression on your face, your countenance feeds back to him, and he receives the anointing back that he's giving out. Und wenn Pastor Rob hier zu euch spricht, dann schaut er euch an und eure Gesichter leuchten so zurück, dass er dadurch die Salbung des Heiligen Geistes erfährt. And that's very important for speakers. Und das ist sehr wichtig für einen Redner. And very important for pastors. Und sehr wichtig für einen Pastor. And you are beautiful, the anointing comes back. Und ihr seid wunderschön, denn diese Salbung durch den Heiligen Geist kommt zurück. So, thank you for inviting me, Pastor Rob. I enjoy it every time I come here. And I hope that I'll be able to share the good news tonight so that you receive it and give it back to me, because I need it. Okay. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich hoffe eben, dass ich euch hier eine gute Nachricht weitergeben kann und dass dann eure Gesichter so leuchten, dass ich also diesen Segen durch den Heiligen Geist zurückbekomme, weil ich brauche das wirklich. Because you guys have so much life. Denn in euch ist so viel Leben. Including Otmar, yes. Auch in Otmar. Otmar. So tonight I want to speak about God's secrets. Also heute Abend möchte ich über Gottes Geheimnisse sprechen. God's big secret. Gottes großes Geheimnis. And Deuteronomy 29:29, and you don't have to turn there because I will read it. 5. Mose 29, Vers 29. It says the secret things of God belong to God. Dort heißt es, die geheimen Dinge Gottes gehören Gott. But those things which God reveals to us belong to us. And our children forever and ever. Aber die Dinge, die uns offenbart, die gehören uns und unseren Kindern in alle Ewigkeit. Let me repeat that. It's very important. God has secrets, big secrets. Und das möchte ich wiederholen, weil das so wichtig ist. Gott hat große Geheimnisse. It says the secret things belong to God. Und es heißt, die Geheimnisse gehören Gott. But if he reveals a secret to you, then it belongs to you. Aber wenn dir ein Geheimnis offenbart, dann gehört es dir. And your family. Und deiner Familie. And your children forever and ever. Und deinen Kindern für alle Ewigkeit. Now I'll tell you a secret that is not one of God's big secrets, but it's a secret that he gave me. Und ich möchte euch von einem Geheimnis erzählen, das nicht eines von Gottes großen Geheimnissen ist, sondern ein Geheimnis, das mir persönlich gab. Not too long ago, as I was sleeping in early morning about 7 o'clock and my windows were open. Es war vor einiger Zeit, als ich geschlafen habe, es war 7 Uhr morgens und die Fenster waren offen. I heard a voice very clearly say, Don Eck. Und da habe ich plötzlich eine ganz klare Stimme gehört, Don Eck. Now my name is Don, D-O-N. Und ich heiße Don, D-O-N. It got my attention, but I didn't know what the Eck meant, E-K. Und ich habe da irgendwie deswegen drauf gehört, aber ich wusste nicht, was das EK dahinter bedeutete, weil ich ja Don heiße. And I got up and I looked outside the window and all around and nothing. Und dann bin ich aufgestanden, habe aus dem Fenster geschaut und da war nichts. So I figured God was speaking to me. Und dann habe ich gedacht, Gott muss da zu mir sprechen. But what was he saying? Aber was sagte er? I knew Don, that's my name. Ich wusste Don, das bin ich. And he got my attention. Und hatte meine Aufmerksamkeit. But Eck, E-K, I did not know. Aber Eck, also E-K, wusste ich nicht, was das heißt. Till 2 weeks later, I was listening to a DVD. Und 2 Wochen später habe ich mir eine DVD angeschaut. Pastor Jack Van Impey was speaking. Und Pastor Jack Van Impey hat gesprochen. And he's an end-time preacher. Und ist ein Endzeit-vortragender Prediger. And he said, I want to read to you from Revelation chapter 3 and verse 10. Und sagte, ich möchte Offenbarung 3, Vers 10 vorlesen. And what he said in that is, because you have kept the word of my patience, weil ihr eben mein Wort gehalten habt, I will also keep thee from the hour of temptation. Möchte ich auch dich fernhalten von der Versuchung, heißt es dort. And it will come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Und das Wort wird zu all denen kommen, die hier auf der Welt zu ihm gehören. Now EK is Greek. Und EK ist griechisch. Now I'm thinking about going to Greece again and he gives me EK. Und ich denke gerade so darüber nach Griechenland wieder zu reisen und dann höre ich da EK. So I said, aha. Und dann sagte ich, aha. And so EK means he's going to take me out. He's talking to me, Don Eck. I'm going to take you out. Before the time of temptation. Und das heißt also, EK, redet hier zu mir, dass mich vor der Zeit der Versuchung da wieder hinausbringen will. Now that's good news for me. Das ist eine gute Botschaft für mich. Because I don't want to be here during the end times and the tribulation. Weil ich will hier ja nicht mehr sein, wenn die Endzeit kommt. Because it's going to get very, very bad. Weil das werden sehr schlechte Zeiten sein. So I'm happy with that. Daher bin ich sehr froh darüber. So I told my wife. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, And she's happy with that too. Was da eben passiert ist, was ich gehört habe, und sie hatte sich darüber gefreut. Because I told her she's got cancer, as most of you know. Und wie die meisten von euch wissen, hat sie ja Krebs. And in 2010, they said she had less than a year to live. Und 2010 hat man ihr gesagt, dass sie weniger als ein Jahr zu leben hat. And God was telling me to go to Greece and share the gospel with the Greeks. Und Gott hat zu mir gesagt, dass ich nach Griechenland gehen soll und den Leuten dort vom Evangelium erzählen soll. So we went to Greece. Und so sind wir nach Griechenland gegangen. We shared the gospel for 6 weeks. Haben dort 6 Wochen lang das Evangelium verkündigt. No less than that, it was 3 weeks then. 3 Wochen lang. And we came back. Und dann sind wir zurückgegangen. And she had a repeat of the same test, the PET scan and the lab tests. Und sie hat wieder die verschiedenen Tests für ihren Krebs durchführen müssen. And the doctor had the new one in one hand and the old one over here. Und der Arzt hatte also dieses eine Ergebnis in der einen Hand und das zweite Ergebnis in der anderen. And she told her not to go. She had less than a year to live. Und ihr wurde gesagt, sie soll nicht gehen, sie hat nur noch ein Jahr zu leben oder weniger als ein Jahr. But she couldn't figure out what the difference was. Aber sie konnte two reports in front of her. Sie konnte eben überhaupt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Ergebnissen, Testergebnissen feststellen. And she looked at Wendy and she said, what happened? Und sie hat Wendy angeschaut und hat gesagt, was ist passiert? Wendy said, I don't know, I just went to Greece. Und Wendy hat gesagt, ich bin in Griechenland gewesen. She said, well, all the spots are gone. Und sie sagt, und die Ärztin hat gesagt, ja, all das, was man von dem Krebs gesehen hat, sind weg. You're in remission. Du befindest dich auf dem Weg der Besserung. And so the doctor said, now I know what to tell people who have metastatic breast cancer. Und die Ärztin sagte dann, jetzt weiß ich, was ich all den Leuten mit Metastasen, mit Brustkrebs sagen soll. And they have less than a year to live. Wenn die nur noch weniger als ein Jahr zu leben haben. She said, I will write them a prescription to go to Greece. Ich werde aufs Rezept schreiben, geht nach Griechenland. Now, she's not a Christian yet, but we're working on her. Die Ärztin ist noch keine Christin, aber wir arbeiten dran. Yeah. So between the voice and the dream, well, I did have a dream after that I haven't told you about, but there was a dream that came maybe 6 months later. Und nach dieser Stimme hatte ich auch noch einen Traum, ungefähr 6 Monate später. And this was a little disturbing for my wife. Und das war etwas, der hat meine Frau etwas durcheinander gebracht. Because God gives me dreams a lot. So in the dream, my soul body is coming out of my body. Und in diesem Traum kam meine Seele aus meinem Körper heraus. And it's like inside us, this body, we have this soul body. Also in unserem Körper haben wir also die Seele. Thank you, Robert. And the soul body is coming out in the dream. Und die kommt eben dann heraus aus dem Körper. And I'm going up and I realize that this is it. I'm going to be with Jesus. Und dann habe ich gesehen, das muss ein Zeichen sein, dass ich bei Jesus sein werde. So in my dream I say, Hallelujah. In meinem Traum sagte ich ja so, Halleluja. I'm going up. Ich gehe nach oben. I'm excited, I'm going to meet Jesus. Ich bin ganz aufgeregt, ich werde Jesus treffen. O death, where is thy sting? There's no sting. It's beautiful. O Tod, wo ist dein Stachel? Da ist kein Stachel, es ist wunderschön. I'm going up, and I'm very excited, and all of a sudden it stops. Und dann gehe ich so nach oben und plötzlich kommt es zum Stopp. My soul body may be up this far. Und meine Seele ist vielleicht gerade hier. And then gradually it sinks back down. Und dann langsam and geht sie wieder nach unten. Now my body and soul is one again. Und kehrt dann wieder in meinen Körper zurück. And I wake up. Und dann wache ich auf. And I'm disappointed. Und bin enttäuscht. Because I wanted to go home. Denn ich wollte nach Hause. It was so beautiful, I wanted to go home. Weil es so wunderschön war, dass ich nach Hause gehen wollte. And so between the dream and the voice speaking to me. Und dann hatte ich also diesen Traum und die Stimme, die zu mir gesprochen hat. I figure I'm going to go somewhere. Und das hat mir eben gesagt, wahrscheinlich werde ich wohin gehen. But I told Wendy, I said, I think we're going to be raptured together. Aber ich habe Wendy gesagt, wir werden wahrscheinlich zusammen gehen. The rapture is coming. Und dieser Bruch kommt. Ja, die Unterdrückung. And, die Entrückung. Jesus is coming back. Jesus kommt zurück. And he's going to take us up. Und Jesus wird uns mitnehmen, wird uns entrücken. So I noticed when you're singing up here before the service, you jump up. Und ich habe gesehen, als hier vorher gesungen wurde, dass he does it well. Leute hochgesprungen sind. He's practicing the rapture. Und er macht das sehr gut. Er übt schon für die Entrückung. He wants to be number one. Wer möchte Nummer eins sein? What I said this morning, I used to be in the aerospace industry. Und ich war in der Luftfahrtindustrie. Putting men on the moon. Und habe Männer zum Mond geschickt. And when I first learned about the rapture, I thought, wouldn't it be great to be up there and watch the rapture from up there? Und ich habe mir gedacht, wenn man am Mond ist, muss es doch wahnsinnig cool sein, bei der Entrückung zuzuschauen. All the souls going up to be with Jesus. Wenn die ganzen Seelen so nach oben reisen, sozusagen, um zu Jesus zu kommen. It would be beautiful. Das wäre wunderschön. So, I figured that God is telling me you're going to go home or you're going to be raptured, so you better get busy. Und Gott hat mir also gesagt, entweder gehst du nach Hause, du wirst entrückt, also mach dich an die Arbeit. Or as we say in the southern United States, you better get cracking. Wir sagen in den Südstaaten, you better get cracking, also. So I'm over here and I'm cracking. Und jetzt explodiere ich also fast hier. Now, if one soul is worth all the world, it tells us in the Bible. Also wenn ein Leben die ganze Welt wert ist, so heißt es in der Bibel. Then I want to get as many as I can and store up those treasures in heaven. Dann will ich so viele Leben retten wie möglich und diese Schätze im Himmel aufbauen. Because I don't want to be a street sweeper in heaven. I want to do something significant. Ich möchte kein Straßenkehrer sein im Himmel. Ich möchte was Bedeutungsvolles machen. It says in Revelation that we can rule over nations. In der Offenbarung heißt es, dass wir über Völker herrschen können. In the New Jerusalem. Im neuen Jerusalem. But in Proverbs 11:30. Aber in den Sprüchen 11, Vers 30 steht, it says the fruit of the righteous, dass die Frucht der Rechtschaffenen is a tree of life, ein Baum des Lebens ist. And he that winneth souls is wise. Und derjenige, der Leben gewinnt, der Seelen gewinnt, der ist weise. Now in Daniel 12:3, und im Daniel 12, Vers 3 steht, it says that they that be wise shall shine as the firmament. Und dass diejenigen, die weise sind, so scheinen sollen wie das Firmament. Firmament is heaven. Und das Firmament heißt also der Himmel. And they that win many to righteousness shall shine as the stars forever. Und diejenigen, die viele als Christen gewinnen, die sollen so wie die Sterne scheinen in alle Ewigkeit. So I want to be like a star for God. Deswegen möchte ich ein Stern sein für Gott. And I want to be obedient to God. Und ich möchte gehorsam sein gegenüber Gott. Because it says in Revelation, denn in der Offenbarung heißt es, that you must share the word, the message, dass wir das Wort weitergeben sollen. And you need to go where God tells you to go, to be obedient. Und dass wir dorthin gehen sollen, wo Gott uns haben will, wo Gott uns sagt, dass wir dorthin gehen sollen. So we're getting ready to go to Greece. Also haben wir uns aufgemacht und bereit gemacht, um nach Griechenland zu reisen. And God says, go to the Greek people and tell them that I love them. Und Gott sagte zu uns, geht nach Griechenland und sagt den Leuten dort, dass ich sie liebe. Tell them that I have a free gift for them. Sagt ihnen, dass ich ein gratis Geschenk habe für sie. It's the gift of salvation. Und dieses Geschenk ist das Geschenk der Errettung. A free gift and pray with them and tell them that they need me. Also ein kostenloses Geschenk und sag ihnen, dass sie mich brauchen. Their government is failing. Die Regierung ist am Ende. As you know. Sie hat versagt, das wisst ihr. The church is not able to help. Und die Kirche ist nicht fähig zu helfen. And they have nowhere to turn. Und sie haben nichts, woran an wen sie sich wenden können. For a long, long time they have not known the word of God. Und lange Zeit wussten sie nichts vom Wort Gottes. Go to Greece, he said, and give them the word. Also lange Zeit schon, in der letzten Zeit, hatten sie lange keine Ahnung von der Bibel und uns wurde gesagt, geh nach Griechenland. Now the older people, like we saw in the DVD, and the young people all still go to the church. Also in Griechenland gehen immer noch die älteren Leute und die Jüngsten in die Gemeinden. But the people in between those two ages are beginning to really have trouble. Aber die beiden Generationen dazwischen, die kämpfen damit sozusagen. And the economy is collapsing. Und die Wirtschaft geht den Bach runter. I talked to a taxi driver and I said, what is this about the taxi strike? Und ich habe einen Taxifahrer gefragt, worum geht's denn bei diesem Taxistreik? Why are you striking? Warum streikt ihr? He said, I paid $200,000, 200,000 euros for a license. Ich habe 200.000 Euro für meinen Führerschein bezahlt, sagte er. And now, and I still owe a lot of euros on that. Und loan. Ich habe noch viele Schulden zurückzuzahlen. And now they're selling licenses for 30,000 euros. Und jetzt geben sie diese Lizenzen für 30.000 her. And he said, everybody's buying a license to be a taxi driver. Und jeder kauft jetzt diese Lizenzen. And pretty soon there'll be more taxis than we need. Und bald wird es mehr Taxis geben, als wir brauchen. And the law of supply and demand will take over. Und die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Yeah, and we won't be able to get any pay, any money. Drehen sich herum und wir werden nicht mehr bezahlt werden. And he said, we are in trouble. Und er sagte, wir haben riesengroße Probleme. And I agree with him. Und sie haben sicher recht. Ich gebe ihnen recht. And then I see the young men wandering around, not having much to do, some of them. Und dann sehe ich die jungen Männer, die da herumwandern und eigentlich nichts zu tun haben. And some of them have T-shirts on that say no job. Und manche haben T-Shirts an, wo drauf steht keinen Job. No money. Kein Geld. No girl. Keine Freundin. No problems. Keine Probleme. So, we're off for Greece, but we're leaving from the airport, and I take my Bible, which is a big black Bible, and I put it on the back of the car. Und wir kommen also an und kommen zum Auto, und ich lege meine große schwarze Bibel auf das Auto drauf. And I take all the luggage out. Und ich nehme all das Gepäck raus. And I close the door. Und mache die Tür zu. And the car drives away with my Bible on the back of it. Und so fährt das Auto weg mit der Bibel drauf. No Bible. Keine Bibel. Can't find it. Kann sie nicht finden. What do I do? Was mache ich jetzt? I go to Greece and I buy a Greek Bible. Ich komme nach Griechenland und kaufe diese griechische Bibel. Doesn't do me any good. I can't read it. Und das bringt mir irgendwie nichts. Ich kann sie ja nicht lesen. But the Greeks can read it. Aber die Griechen können sie lesen. The numbering system is all the same. Und die Nummerierung ist die gleiche. So it was God's plan that I would lose my Bible. So war es also Gottes Plan, dass ich meine Bibel verlieren würde. Because now I had something for the Greeks to read. Denn jetzt hatte ich etwas, was die Griechen lesen konnten. So that they would get to know him. So dass sie ihn kennenlernen würden. And the Greeks are very, very open. Und die Griechen sind sehr, sehr offen. And they received us. Sie haben uns mit offenen Armen empfangen. And I have to tell you that the Greek harvest field is ripe. Und ich muss euch sagen, die Ernte ist reif in Griechenland. It's like the Lord of the harvest says it's time for the harvest. The fields are white and ready to be harvested. Und der Herr der Ernte sagt, dass das Feld reif ist, dass wir in die Ernte, dass wir die Ernte einsammeln sollen. And they are ready. They love Jesus. Und sie sind bereit, sie lieben Jesus. And when you talk to them and you say, do you know Jesus? Yes, yes, we know Jesus. Und wenn man sie fragt, kennt ihr Jesus? Dann sagen sie, ja, ja, wir kennen Jesus. Do you have him in your heart? Yes, yes, he's in my heart. Und dann sagen sie auf die Frage, hast du ihn in deinem Herzen? Ja, ich habe ihn in meinem Herzen. Since I was this big, they say. Seit ich so klein bin, sagen sie. And I say, but are you born again? Bist du neu geboren, frage ich dann. And they say, what? Was? I say, do you know Jesus? Have you accepted them as a born-again Christian in your heart since you were a little child? Und ich frage, hast du Jesus in dein Leben als neugeborener, als wiedergeborener Christ eingeladen, seitdem du so klein warst? And they say, I don't know what you mean. Und sie sagen, ich weiß nicht, wovon du sprichst. So then I give them the Bible. Und dann gebe ich ihnen die Bibel. And I open it to John chapter 3. Und öffne sie im Johannes Kapitel 3. Verse 3. Vers 3. And I ask them to read from that point forward. Und ich bitte Sie, diese Bibelstelle zu lesen von da an. And it's about Nicodemus. Und da geht es um Nikodemus. He comes to Jesus at night and he says, der zu Jesus in der Nacht kommt und sagt, what does it mean that I have to be born again? Was heißt es, dass ich wiedergeboren sein muss? You've been teaching this. Du hast davon gelehrt. Do I have to go back in my mother's womb and come out again? Muss ich wieder in die Gebärmutter meiner Mutter zurück und nochmal geboren werden? No, you're born of the water. Once. Nein, sagt er, du bist einmal vom Wasser geboren. And then you must also be born of the Spirit. Dann musst du noch einmal vom Geist geboren, durch den Geist geboren werden, and sagt it's like Jesus. The wind And which, by the way, the wind on the islands in Greece is beautiful. It's like the wind. You don't know where it's coming from and where it's going. Und das ist wie der Wind, bei dem du nicht weißt, woher er kommt und wohin er geht. So I say, when someone comes to you and asks you if you would like to be born again, and they represent Jesus Christ, and you say, yes, I would like to be born again, then you can become born again. Und dann sage ich, wenn Jesus, also wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann kannst du wieder neu geboren werden. Now 99% of the people that we talked to, und 99% der Leute, mit denen wir gesprochen haben, did not know what born again meant. Wussten nicht, was wiedergeboren heißt. And that was my job to introduce them to being born again. Und das war also meine Aufgabe, sie da zu instruieren. So it's called a divine appointment. Das ist also diese göttliche Mission. So you say, I don't know how to win souls. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wie man ein Leben gewinnt für Jesus. I've never done it before. Ich habe das noch nie zuvor gemacht. I don't know what to say. Ich weiß nicht, was man da sagt. I feel uncomfortable. Es ist mir unangenehm irgendwie. That's not the way it is. The way it is that you just pray. Aber so geht es nicht. Es geht so, du betest. And you ask the Holy Spirit to go before you. Und du bittest den Heiligen Geist, vor dir herzugehen. And create the divine appointment. Und dieses dieses göttliche Treffen festzumachen. And he will do that, and you won't have to do anything except open your mouth. Und alles, was du dann tun musst, ist deinen Mund zu öffnen. And tell them how much you love Jesus. Und ihnen zu sagen, wie sehr du Jesus liebst. And ask them if they would like to receive. Und sie fragen, ob sie empfangen möchten. Now we went to Ephesus when I was in Greece. Also wir sind auch nach Ephesus gereist in Griechenland. And there was a tour guide that was explaining everything about the old Ephesus and the new Ephesus. Und dieser Touristenführer hat alles über das alte Ephesus und das neue Ephesus erklärt. And how Paul had preached there. Und wie Paulus dort gepredigt hat. And he said, the old Ephesus, and you can see all the structures, the temples and all the statues and everything. Und er sagte, das alte Ephesus, und man sieht da all diese Überbleibsel noch, die Gebäudereste. They worshiped gods. Sie haben Gott angebetet. That they made with their hands. Sie haben die Götter angebetet, die sie mit ihren Händen gemacht haben. And he said the Christians came in. Und dann kamen die Christen, sagte er. And they introduced Christianity. Und die haben das Christentum mit sich gebracht. And the old way had to go away. Und das Alte musste eben weg. And the new way came. Und das Neue kam herein. With the Christians. Mit den Christen. And he was explaining to a group of about 10 to 15 people. Und er hat einer Gruppe von 10 oder 15 Leuten erklärt. And he's a Muslim. Und er selbst ist Muslim. He's a beautiful man. Er ist ein wunderbarer Mensch. And he said, what happened is they were born again. Und er sagte, das, was passiert ist, ist, dass sie neu von neuem geboren wurden. And my ears pricked up quickly. Und meine Ohren sind so groß geworden. And he said, it's like when they baptize the Christians, they put them in the water and you die with Christ and you have to come up and you start your life all over again. Und dann erklärte er, wie das mit der Taufe ist, dass man da untertaucht und dann nach oben kommt aus dem Wasser und dann beginnt man das Leben von neuem. So the spirit of Nicodemus came upon me. Und so ist also der Geist des Nikodemus auf mich gekommen. And I said, what do you mean? Do I have to go back in my mother's womb and come out again? Und ich habe ihn gefragt, was meinst du? Muss ich zurück in die Gebärmutter von meiner Mutter und wieder von neuem rauskommen? And he tried to explain it all to me. Und dann hat er versucht, mir das alles zu erklären. And then we moved on. Und dann ging's weiter. As we went to the next place, a young man tapped me on the shoulder. Und dann hat mich ein junger Mann auf die Schulter getippt. He was a guy about 42. Und er war ungefähr 42. He said, you know a lot about the Bible. Und sagte zu mir, du kennst dich gut aus in der Bibel. Yeah, I know a little bit. Ja, ein bisschen, sagte ich. He said, tell me about being born again. Erzähl mir, wie das ist mit dem Wiedergeborensein. So I did, and he accepted the Lord. Das habe ich gemacht und er hat den Herrn angenommen. Divine appointment. Also right? Dieses göttliche Treffen. Did I do anything to get him to come to see me? No, he hab came ich to me. Irgendwas getan? Nein, das ist von selbst gekommen. And turns out he is with Nokia, which is my son Bob is with Nokia. Und es hat sich dann so ergeben, ich habe herausgefunden, dass er bei Nokia arbeitet. In Finland. Sorry? And he is in Finland. In Finland, Nokia. Yeah. So he had lunch with us. Und dann haben wir gemeinsam Mittagessen gehabt. We had good conversation. Und gute Gespräche. And later I got with the tour guide again. Und später habe ich noch mal mit dem Touristenführer gesprochen. And I asked him how he knew so much about being born again. Und fragte ihn, woher er denn so viel darüber weiß, said, über das Neugeborenwerden. I'm a good tour guide. I study the Bible. Und er sagte, ich bin ein guter Touristenführer, ich habe die Bibel studiert. And I said, you know so much about the Bible, have you ever considered accepting Jesus Christ as your personal Savior and having a relationship with him? Zu ihm gesagt, du weißt so viel über die Bibel, hast du je daran gedacht, dass du Jesus dein Leben übergeben könntest und eine persönliche Beziehung mit ihm beginnen könntest? He says, I thought about it. Und er sagte, ich habe darüber nachgedacht. I said, why don't you do it? Und ich sagte, warum machst du es nicht? He said, I'm a Muslim. Er sagte, ich bin Muslim. I said, that's good. Das macht nichts, sagte ich. He said, but wait a minute. He said, I have kind of a relationship with Paul, the apostle. Und er sagte, warte mal, ich habe so eine Art Beziehung mit Paulus, dem Apostel. He said, tell me what that is. Und ich sagte, wie schaut denn das aus? He said, my mother wanted a baby. Und er sagte, meine Mutter wollte ein Baby. And she went, we were in Ankara, und wir waren in Ankara in der Türkei. And she went to the cathedral of St. Paul. Und sie ist da zur Kathedrale, zur Kirche von St. Paul gegangen. And she prayed to St. Paul. Und hat zum heiligen Paulus gebetet. And asked for a baby. Und hat um ein Baby gebeten. And she said, I will sacrifice a ram if you will give me a baby. So the religion's all mixed up there. Und die Religionen sind da alle vermischt. Ich werde ein Schafbock opfern, um dann ein Baby zu bekommen, sagte sie. So I said, what happened? Und ich fragte, was ist dann passiert? Said, I'm the baby. Und er sagte, ja, ich bin dieses Baby. I said, after all of that and you're here because of her prayer to Paul and you're still a Muslim, you haven't accepted Jesus. Und dann sagte ich, und nach all dem, dass du eben diese Beziehung mit Paulus hast und so weiter, die Bibel kennst, hast du immer noch keine Beziehung mit Jesus? He looked at me funny and he said, well, no. And I said, it's time. Und ich, er hat zu ihm gesagt, nein. Und dann sagte ich, es ist Zeit jetzt. He said, well, I said, look, God called me in the middle of a rainbow. I said, he took me right through a rainbow and I told him the story and he said, wow. Und ich sagte, it's time. Time is short. You need to accept Jesus Christ if you're going to go to heaven. He said, okay. And he prayed with me. Ich erzählte ihm meine Geschichte, dass ich durch einen Regenbogen gegangen bin und ich habe gesagt, es ist Zeit und er hat gesagt, okay. Did I do anything? I didn't do a thing except open my mouth. Right? Habe ich irgendwas getan? Nein, ich habe nur den Mund aufgemacht. So, und das war's. That's the way it went. And God was just saying, you know, sing to them, tell them to turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of this world will grow slowly dim. Somebody knows it. And that's what they need to know. And that's what the whole world needs to know. They all need to know that. I met a girl who was going bald because she took her hairpiece off and she said, look, what do you think? And I said, well, you need to grow some hair. Also, wir sollen singen, sagt der Herr zu uns. Turn your eyes upon Jesus. Viele kennen dieses Lied. Wendet eure Augen Jesus zu. Und dann werden sie verstehen, was es heißt. Und da war dieses Mädchen, das keine Haare mehr hatte. Sie hatte sich die Haare geschnitten. Und ich sagte, du musst dir die Haare wachsen lassen. Und sie sind ausgefallen. She didn't have any hair because she was stressed out. Sie hatte ihr Haar verloren, weil sie eben ein Stressphänomen hatte. But she would not accept Jesus Christ. Und sie wollte Jesus Christus nicht annehmen. But I told her how to do it. Und ich habe ihr gesagt, wie man es macht. And what to say. Was man sagt. And she said she would keep it in the front of her mind. Und sie sagte, sie wird es also sozusagen im Auge behalten, sie wird es im Gedächtnis behalten. But she was about to make a couple million dollars and she was not sure she wanted to give that up. Aber sie war nah dran, ein paar Millionen Dollar zu verdienen und das wollte sie nicht aufgeben. So she was honest. Sie war so ehrlich. And she was beautiful. Und ein wunderbarer Mensch. So look, we went throughout Greece. We went to 13 islands. Also wir sind durch ganz Griechenland gereist und über 13 Inseln. We went to the mainland of Greece. Zum Festland. To Athens. Nach Athen. To Ephesus. Ephesus. We went all over. Überall sind wir gewesen. And we talked to as many as 200 people. Und haben mit 200 Leuten gesprochen. And 106 people prayed with us and accepted Jesus. Und 106 Leute haben mit uns gebetet und Jesus als ihren Herrn angenommen. 106 Leute. If one soul is worth all the world, that's 106 worlds, right? Wenn eine Seele eine ganze Welt wert ist, sind das 106 Welten. You shouldn't count, but I can't help it. I used to be in the counting business. Man soll ja nicht zählen, aber ich war früher, hat mein Job viel mit Zählen zu tun gehabt, deswegen liebe ich es. Now the one island that we led the most souls to the Lord in was Mykonos. Also Mykonos war die Insel, wo wir die meisten Menschen für Jesus gewonnen haben. And Mykonos has a reputation for being not so good. Und Mykonos hat also diesen Ruf, dass es kein guter Ort ist. In some ways. Auf verschiedene Arten. But Mykonos is a crossroads. Aber es ist so wie ein großer Kreuzungspunkt. It's like Pentecost in Jerusalem back in Acts. Wo wie der Pfingsttag in Jerusalem in der Apostelgeschichte. The apostles go out and the Holy Spirit came. Also die Apostel sind dann nach draußen gegangen, der Heilige Geist kam auf sie herab. And the place was loaded with people from all over the world. Und plötzlich war dieser Ort voll von Menschen von der ganzen Welt. And the Holy Spirit gave them utterance. Und der Heilige Geist machte es, dass sie reden konnten. And they preached the word. Und sie haben das Wort gepredigt. And 3,000 people were added to the kingdom. Und 3,000 Leute kamen zum Reich Gottes dazu. And as I sat in Mykonos down at the port. Und als ich da eben war in Mykonos am Hafen. And I watched the thousands of people moving back and forth and going up and down the streets. Und diese tausende Leute sah, die da auf und ab gingen und hereinkamen. And tour guides leading the people. Und diese ganzen Touristengruppen sah. In different countries. Von verschiedensten Ländern. I thought to myself, what a harvest field. Dachte ich bei mir, was für ein Erntefeld. Oh, if I only had the people to go into Mykonos and win souls. Ach, wenn nur die Leute nach Mykonos kommen könnten, um Menschen zu gewinnen. It would be wonderful. Das wäre wunderbar. It would please God. Das würde Gott so freuen. So, the rest of the times that we went out to win souls was good. Also der Rest der Zeit, die wir Menschen gewonnen haben und Menschen von Jesus erzählt haben, lief sehr gut. But the big secret that God had for the Greek people. Aber das große Geheimnis, das Gott für die Griechen hatte. I've already told you about. Von dem ich euch schon erzählt habe. Is John chapter 3 verse 3. Ist Johannes 3 Vers 3. You must be born again. Du musst wiedergeboren werden. And the Greek people need to know that. Und das müssen die Griechen erfahren. As well as the rest of the world. Genauso wie der Rest der Welt. His big secret is very obvious. It's in the Bible. Sein großes Geheimnis ist sehr offensichtlich. Es ist in der Bibel. And it's not hidden. Es ist nicht versteckt. And it's not a secret. Und es ist kein Geheimnis. But people don't see it, so it's a secret. Aber to die them. Menschen können es nicht sehen. Sie sehen es nicht. Deswegen ist es für sie ein Geheimnis. So our job is to go out and tell people about the Word of God. Und daher ist es unsere Aufgabe, nach draußen zu gehen und das Wort Gottes zu verkünden. And reveal the big secret to them. Und ihnen das große Geheimnis verkünden. Yeah. And by the way, I was in Rota, Spain before I went to Greece. Und ich war vorher in Spanien, bevor ich nach Griechenland kam. We went to a hotel. Da waren wir im Hotel. And there were two young men, Coast Guard guys, in the lobby. Und da waren zwei Männer von der Küstenwache in der Lobby. And I said, "You're from the United States," and they said, "Yes." Und ich sagte, ihr seid doch von den USA, oder? Und sie sagten, ja. And we started to talk, and it turns out they were being sent by the U.S. Coast Guard to Libya. Und es stellte sich heraus, sie sind eigentlich gesendet worden von der US-Küstenwache, von der amerikanischen said, Küstenwache nach Libyen. You going into the jungle? Und ich sagte, das heißt, ihr geht in den Urwald? No, we're just going to teach them how to guard their coasts. Nein, wir werden ihnen einfach erzählen, wie man die Küsten besser eben bewacht. So I told them about you guys. Und ich habe ihnen von euch erzählt. And your mission. Eure Mission. And they accepted the Lord. Und dann haben sie den Herrn angenommen. So, everywhere we went, we had divine appointments. Das heißt, überall, wo wir hinkamen, hatten wir diese göttlichen Treffen und Verabredungen. Peter made friends with two young men. Und Peter hat zwei Freunde gewonnen. George and Nico. George und Nico. And next thing I know, he's leading them in the prayer and they're accepting Jesus. Und das nächste, was ich sehe, ist, dass sie im Gebet führt, dass sie Jesus annehmen. And it was beautiful to see. Und es war wunderschön, das zu sehen. And everywhere we went. Und überall, wo wir hinkamen. Including a doctor and his wife and his two young girls. Da war zum Beispiel auch ein Arzt mit seiner Frau und seinen zwei jungen Mädchen, Töchtern. Dr. Paris, who spoke German and Italian, but couldn't speak English, but his wife spoke English. Der konnte Deutsch und eine andere Sprache und konnte kein Englisch, aber seine Frau konnte Englisch. And Effie was beautiful. Und Effie war wunderschön. And Erika. Und Erika. Nicoletta. Und Nicoletta. And they invited us to come see them up in their house up in northern Greek mainland. Und die haben uns eingeladen, dass wir sie besuchen in ihrem Haus im Norden vom Festland. For 3 days we were there. Dann waren wir da so 3 Tage lang. And it was wonderful that we had Greek food and. Und es war eine wunderbare Erfahrung. Wir haben griechisches Essen bekommen. Great fellowship. Eine wunderbare Gemeinschaft gehabt. And the whole family now knows the Lord. Und die ganze Familie kennt den Herrn jetzt. We had Bible studies all over the place. Und wir hatten überall Bibelkreise. It was great. Es war wunderbar. Divine appointments. Das waren lauter göttliche Verabredungen. Everywhere we went. Überall, wo wir hinkamen. So, in closing, let me just say that there's a lot of you here tonight. Und zum Abschluss möchte ich jetzt sagen, sind heute sehr viele hier. And I think most of you know the Lord Jesus Christ. Und ich glaube, die meisten von euch kennen den Herrn Jesus Christus. But if you don't, or if you have any doubts, Pastor Rob's going to come up in a minute. Wenn du ihn nicht kennst oder wenn du Zweifel hast, dann wird Pastor Rob in einer Minute raufkommen. And those of you who know that you belong to Jesus. Und diejenigen von euch, die wissen, dass sie zum Herrn Jesus dazugehören. You have to know that time is short. Ihr müsst wissen, dass die Zeit kurz ist. And you need to get cracking. Und du musst explodieren. Right? Okay, Pastor Rob's going to come up now. Thank you for your time. Danke für eure Zeit. So last week we heard a message. Letzte Woche haben wir eine Botschaft gehört. Von Tim Smith. About sharing your faith. Darüber, wie man den Glauben weitergibt. And today again. Und heute hören wir wieder so etwas. Two guest speakers, same message. Es waren zwei Gastvorträge und beides war die gleiche Botschaft. And God confirms everything through two or three witnesses. Und Gott bestärkt immer etwas durch 2 oder 3 Zeugen. So maybe he wants to say something to us. Vielleicht möchte er uns wirklich etwas sagen. In Ephesians chapter 6 verse 19. Im Epheserbrief 6 Vers 19 steht. The Apostle Paul said, "Pray for me." Sagt der Apostel Paulus, betet für mich. That I would open my mouth boldly. Dass ich meinen Mund mutig auftue. To speak forth the good news. Und die gute Nachricht verkündige. It's a prayer that we can all pray for ourselves. Und dieses Gebet können wir alle selber sprechen. Lord, help me to open my mouth boldly. Herr, hilf mir, dass ich mutig meinen Mund öffne. That will be one of our greatest regrets when we get on the other side. Denn es wird eine unserer größten Bereuungen sein, das, was wir bereuen am meisten, wenn wir drüben sind auf der anderen Seite. We should have spoken more boldly. Und uns denken, wir hätten mutiger von Gott erzählen sollen. Why were we afraid? Warum waren wir so ängstlich? Maybe a little bit rejection. Wir hatten Angst vor irgendeiner Zurückweisung. Let's pray this week. Beten wir diese Woche. That God helps us to be a little bit more bold. Dass Gott uns hilft, ein bisschen mutiger zu sein. I've made a habit now of just stopping any Africans I see. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alle Afrikaner anzuhalten, die ich sehe. I see one on the road, I just say, "Excuse me, where are you from?" Wenn ich sie auf der Straße sehe, dann sage ich, entschuldigen Sie, woher kommen Sie? I say, "I was just in Liberia. Are you happen to be from Liberia?" Und sage zu ihnen, ich war gerade in Liberien. Bist du vielleicht von Liberien? I meet them at the supermarket. I meet them just walking down the street. Und ich treffe sie im Supermarkt oder wenn ich einfach die Straße runtergehe. You can do the same thing. Und du kannst das Gleiche machen. Can I ask you where you're from? Kann ich dich fragen, woher du bist? Because I belong to a church and we were just in Liberia. Weil ich gehöre zu einer Kirche und wir waren gerade in Liberien. And that's just such an easy way to get in. Und das ist so ein einfacher Weg anzufangen. And many times I found that they were Christians in Africa, but they're not practicing Christians here. Und oft komme ich eben drauf, dass sie in Afrika Christen waren, aber das Christentum nicht praktizieren hier. And then God is using me to speak to them. Und Gott benutzt mich dann, um zu ihnen zu reden. So, let's pray that prayer. Also beten wir dieses Gebet. In a couple minutes. In ein paar But Minuten. Maybe you're here tonight, you've never received God's love. Aber vielleicht bist du auch hier und hast nie Gottes Liebe angenommen maybe oder bekommen. You're watching tonight on the live streaming. Du hast es nie aufgenommen. Vielleicht bist du hier hinterm Fernseher und schaust uns von dort aus zu. Would you pray with me tonight? Möchtest du mit uns beten? Because mit God mir? Loves you, He knows you. Denn Gott liebt dich, er kennt dich. And it all begins with a simple prayer. Und alles beginnt mit einem einfachen Gebet. But you have to speak it forth. Aber du musst es aussprechen. Would you pray with me? Betest du mit mir? Okay. Father in heaven. Vater im Himmel. You know everyone here. Du kennst jeden Einzelnen And maybe there's someone here who doesn't know you. Und vielleicht gibt es hier jemanden, der dich nicht kennt. So all of us together, we're praying for that person or persons. Deswegen möchten wir alle zusammen für diese Person oder diese Personen beten. And if that's you tonight, Und wenn du das bist, pray this prayer. Dann bete folgendes Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Pray that. Bete das. God in heaven. Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. Fill me. Fülle mich. With your peace. Mit deinem Frieden. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. God in heaven. Gott im Himmel. Just speak those words. Sprich diese Worte. Forgive me. Vergib mir. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Let's all speak the name Jesus. Just say Jesus. Jesus. Es reicht. Also wir Jesus. Wollen einfach den Namen Jesus sagen. Jesus. Let's say it in Hebrew. Sagen wir es in Hebräisch. Yeshua. Yeshua. Jesus Messiah. Jesus Messias. Yeshua HaMashiach. Yeshua Messiah. Yeshua, what a beautiful name, Yeshua. Was für ein wunderschöner Name, Yeshua. Father, I pray for all of us tonight. Vater, ich bete für alle, die heute hier sind. The time is short. Die Zeit ist kurz. Maybe we have another 20 years. Vielleicht haben wir noch 20 Jahre. Or 10 or 5. 10 oder 5. Or a few months. Ein paar Monate vielleicht. Even noch. If it was 100 years. Vielleicht auch wenn es 100 Jahre wären. It's a very short time. Dann ist das eine sehr kurze Zeit. In light of eternity. Im Lichte der Ewigkeit. So Father, we pray tonight. Dann möchten wir beten, Vater. Fill us with boldness. Dass du uns mit Mut füllst. Pray this prayer with me. Bete dieses Gebet mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel. Give me a lion's heart. Gib mir das Herz eines Löwen. To speak forth your love. Dass ich deine Liebe ausspreche. With boldness. Mit Mut. Can we pray that? Können wir das beten? Father in heaven. Vater im Himmel. Give me the heart of a lion. Gib mir das Herz eines Löwen. To speak forth your love. Deine Liebe weiterzugeben, auszusprechen. With boldness. Mit Mut. Give me the wisdom of a serpent. Gib mir die Weisheit. And the meekness of a dove. Und die Sanftheit einer Taube. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.